Aufgabe 3. So, dann setz dich noch mal kurz hin. Ich erkläre dir jetzt die normale Vorgehensweise bei einem Kundenauftrag. Am besten machst du dir auch Notizen dazu. Schau dir mal dieses Diagramm an. Bei einem klassischen Kundenauftrag geht zunächst eine Anfrage ein. In der Regel bekommen wir solche Anfragen per E-Mail. Dann müssen wir diese dokumentieren, indem wir die Kundenwünsche erst einmal aufschreiben. Aber in unserem Fall hat die Kundin angerufen. So ist es. Und sie hat uns telefonisch ihre Wünsche mitgeteilt. Als nächstes müssen wir ihre Wünsche genauer analysieren, bevor wir ein detailliertes Angebot erstellen können. Die Analyse des Auftragswunsches machen wir, indem wir zur Kundin fahren und die zukünftige Baustelle, also die Wohnung, besichtigen. Wir messen dort alles genau aus, prüfen den Untergrund, die Wände, die Türen und so weiter. Weil wir nur so ermitteln können, welche Materialien und wie viel davon wir brauchen, nicht wahr? Richtig. Erst wenn wir genau wissen, was alles zu tun ist, können wir das benötigte Material und die Arbeitszeit berechnen. Wir erstellen dann die sogenannte Leistungsbeschreibung, indem wir alle wichtigen Materialien, Arbeitsschritte, Leistungen und so weiter für die gewünschten Arbeiten aufschreiben. Ja, das verstehe ich. Und dafür nehmen wir auch die Laminatmuster mit. So kann die Kundin sich schon einmal das gewünschte Material aussuchen. Und auch die Lacke. Sehr gut erkannt, Mirek. Nachdem wir also wissen, um welche Fläche es geht, welche Vorarbeiten erforderlich sind, welche Beläge die Kundin wünscht, können wir den Materialeinsatz und die Arbeitszeit berechnen. Aber dazu habe ich noch eine Frage. Nur zu. Es ist immer gut, wenn du nachfragst. So kannst du sicher sein, dass du alles gut verstanden hast. Was ist, wenn die Kundin nicht mit unserem Zeitplan einverstanden ist? Die meisten Kunden wollen ja, dass ihre Wohnungen immer sehr schnell fertig sind. Eine gute Frage. Dieses Problem lösen wir, indem wir den Kunden in die Planung mit einbeziehen. Die Kundenzufriedenheit versuchen wir sicherzustellen, indem wir ihn bei der Planung des Arbeitsumfangs, des Materials und des Zeitplans einbeziehen. Das ist sehr gut. So ist der Kunde informiert und kann sich nicht beschweren. Genau. Dann erst können wir der Kundin ein verbindliches Angebot machen. Und wenn sie damit einverstanden ist, können wir mit der Arbeit beginnen. Aber vorher müssen wir natürlich noch das Laminat kaufen, nicht wahr? Sehr richtig. Die Materialbeschaffung, wie es in der Fachsprache heißt, kann erst erfolgen, nachdem sich die Kundin mit unserem Angebot einverstanden erklärt hat. Wir kaufen das Laminat und die anderen Materialien selbstverständlich erst danach. Das ist jetzt klar. Und dann können die Arbeiten anfangen, nicht wahr? Genau. In der Fachsprache sprechen wir von der Ausführung der Arbeiten. Und was müssen wir bei der Angebotserstellung beachten? Nun, von Anfang an müssen wir unsere Arbeit gut dokumentieren. Meinen Sie so ähnlich wie in meinem Berichtsheft für die Ausbildung? Ja. Wir brauchen für den Kundenauftrag eine lückenlose Dokumentation von Anfang an. Vor allem heute, bei der Analyse des Kundenauftrags. Also soll ich dann bei der Besichtigung der Wohnung schon Fotos machen? So ist es. Durch die Fotodokumentation gibt es eine Basis für das Angebot. Und wir dokumentieren die Arbeiten auch nach jeder wichtigen Etappe und natürlich auch zum Schluss, wenn wir die Arbeiten abgeschlossen haben. Die Kundin muss dann die Arbeiten abnehmen. Das heißt, sie prüft, ob alle Arbeiten zu ihrer Zufriedenheit ausgeführt wurden. Sie erklärt ihr Einverständnis, indem sie das sogenannte Abnahmeprotokoll unterschreibt. Erst dann können wir unsere Rechnung stellen. Da muss man ja auf ganz viele Dinge achten. Ich schreibe mir am besten alles auf. Sehr gut, Mirek. Und vor allem musst du bei unserem Besuch gleich sehr gut aufpassen. Und alles, was ich dir sage, genau notieren. Dadurch haben wir eine gute Grundlage für unsere Leistungsbeschreibung.